Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jati pi dukkha, jara pi dukkha, maranam pi dukkham. Sukha pariteva dukkha domana supaya sapi dukkha apiyehi sampayoko dukkho piyehi vipayoko dukkho yampi cang nalabhatitam pidukkham Sankhitena panchupadana khanda dukkha Seyaditam rupupadana khando Vedanupadana khando Sanyupadana khando Sankharupadana khando Vijnanupadana khandoti. Ja, vielleicht haben einige die Verse im Kopf, kennen die auswendig, schon mal gehört. Ja, ist mir aufgefallen heute, ist ein der wenigen, war einige der Sachen, die wir in unserem Chanting-Heft nicht übersetzt haben. Ich weiß gar nicht warum. Sollten wir vielleicht auch mal eine Übersetzung für machen. Ja, das, was ich gerade zitiert habe in Pali, könnte ich mal vielleicht gleich übersetzen, damit es nicht so spannend bleibt, worum es eigentlich geht heute Abend. Jati Piduka, Geburt ist Leiden. Jara Piduka, Alter ist Leiden. Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden. Getrennt sein von dem, was uns lieb ist, ist Leiden. Vereint sein mit dem, was uns unlieb ist, ist Leiden. Nicht bekommen, was wir wollen, ist Leiden. Mit anderen Worten, die fünf Daseinsgruppen, an denen wir mit all unseren Fasern haften, oder eigentlich die Daseinsgruppen des Ergreifens, sind Leiden, sprich Form, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Dinge, geistige Formationen und Bewusstsein. Tja, die Preisfrage, was bleibt übrig? Als Buddhisten oder Sympathisanten, als was ihr euch auch immer versteht oder wir uns immer verstehen, haben wir das große Glück, die Lehre des Buddhas zur Verfügung zu haben. Und von daher tut es gut, auch diese Lehre zu erinnern, im Gedächtnis zu tragen und nicht nur das, auch zu versuchen, sie anzuwenden in all den Dingen, die wir tun oder lassen. Und das Herz der Lehre, die der Buddha 45 Jahre lang gelehrt hat, sind halt diese vier edlen Wahrheiten. Und die erste davon ist die edle Wahrheit des Leidens. Und wie gerade zitiert, die Kurzfassung dieses Leidens sind die fünf Daseinsgruppen. Und ich kann mich erinnern, als ich im anderen Kloster vor vielen Jahren war, da gab es mal eine Diskussion darüber, ob diese fünf Daseinsgruppen denn nun wirklich Leiden sind. Oder ob es nur Leiden ist, wenn man daran anhaftet. Oder ob das Anhaften an diesen Daseinsgruppen das Leiden ist. Wie das so ist. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber wenn man sich vor Augen führt, wie der Buddha das beschrieben hat, wie es in vielen, vielen Sutten immer wieder gesagt hat, dann bleibt eigentlich gar keine andere Wahl, als zu sehen, dass diese Daseinsgruppen einfach nur Daseinsgruppen sind. Form, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Formation, Bewusstsein. Diese fünf Gruppen des Daseins beinhalten alles, sowohl das Erleben als auch das Erlebte. Das ist von daher eine sehr persönliche Sache, nichts, was man irgendwo da draußen studieren oder analysieren kann. Eine Sache, die uns direkt selber betrifft. Jeder von uns, jedes Wesen, jedes Lebewesen ist im Besitz dieser fünf Daseinsgruppen, die unser Erleben ausmachen, sowohl innen als auch außen. Und es gibt eigentlich nichts, auf das wir deuten können, was außerhalb dieser Daseinsgruppen liegt. Aber zu sagen, dass diese Daseinsgruppen als solches Leiden sind, würde dem Dhamma nicht Genüge tun, weil dann konnten wir eigentlich gar nichts machen. Die damals diese Anschauung vertreten haben, wahrscheinlich von einer stark positivistisch beeinflussten Weltanschauung, also die so viel heißt wie alles ist. Und wenn man dann Buddhist wird mit der Einstellung alles ist, dann denkt man, alles ist dann also Leiden. Also muss man alles loswerden und dann ist das schwarze Loch und dann ist Ruhe. Und so hat der Buddha das Dhamma nicht gelehrt. Im Gegenteil, es gibt einige Sutten, wo der Buddha gesagt hat, wenn ihr diese Daseinsgruppen versteht, wenn ihr von ihnen loslasst, wenn ihr sie aufgebt, werden sie, sprich diese Daseinsgruppen, für lange Zeit zu eurem Glück und Wohl gereichen. Und vielleicht noch eine andere Sutta zu zitieren, um es vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Gab mal eine Unterhaltung zwischen Mönchen, allerdings ging es da nicht um die Khandhas, sondern um die andere Weise, wie der Buddha oft unser Dasein beschrieben hat, nämlich die Sinnesgrundlagen, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und geistiges Erleben. Und da gibt es dann die inneren Sinnesbasen, sprich Sehsinn, Hörsinn, Schmecksinn und so weiter, Geistsinn und die Dinge, die mit diesen Sinnen zu erfahren sind. Und die Frage war, wo denn da das Problem liegt, wo denn da das Leiden liegt, wo denn da wo das Problem liegt. Und der Buddha hat gesagt, es sind nicht die Sinnesbasen und auch nicht die Sinnesobjekte, die das Problem sind, sondern ist das Joch, was die beiden miteinander verbindet, sprich das Ergreifen dieser Dinge. Und in dem Zitat, was ich am Anfang gebracht habe, spricht der Buddha auch von Upadana Kanda, von Gruppen des Ergreifens. Kanda heißt Haufen, Gruppe. Und Form, jegliche Art von Form, die vier Elemente, jegliche Art von Gefühl, angenehm, unangenehm, neutral, jede Art von Wahrnehmung, jede Art von geistigen Formationen, Absicht, Gedanken, all diese geistigen Dinge und Bewusstsein selbst, die an denen, also die werden ergriffen. Und dieses Ergreifen dieser Daseinsgruppen als etwas, was sie nicht sind, ist das, was dieses existenzielle Problem darstellt, was wir haben, was diese Situation ausmacht, in der wir uns befinden. Wir sind in diese Welt hinein geboren, Jati, Geburt, und das Erste war, Geburt ist Leiden. Und ich kann mich erinnern, früher haben wir immer gesagt, ja, Geburt ist Leiden, die armen Frauen, wenn die Kinder gebären und die schreien und kreischen und tut so weh und die wehen und so. Und das ist alles Leiden. Aber das ist halt ein bisschen flach. Weil erstmal geht es nicht um die gute Frau, die da ein Kind gebärt, dass die darunter leidet, sondern es geht um das Leiden des Geborenwerdens, der Geburt. Und Geburt ist auch nicht Leiden, weil man als kleines Kind so hilflos ist und da liegt. Und wenn sich die Mama und der Papa nicht um uns kümmern würden, dann würden wir innerhalb weniger Stunden elendig verrecken, weil wir nämlich überhaupt nicht in der Lage sind, auch nur irgendetwas selbstständig zu machen, in dem Moment, wo wir geboren sind. Nee, das ist auch nicht der Grund. Der Grund ist, weil mit der Geburt diese fünf Daseinsgruppen aufs Neue ergriffen worden sind. Und wir ein weiteres Leben mit diesen Daseinsgruppen verbringen müssen, die durch diesen Umstand des Ergreifens leiden sind und die somit all unser Erleben und all das Erlebte zum Leiden machen. Die Schreibung oder die nähere Erklärung für Dukkha und also Leiden und seine Ausmaße, um die vielleicht nur kurz vorab zu erwähnen, vielleicht kann man da später nochmal drauf eingehen, aber um einfach klarzumachen, wie allumfassend und alldurchdringend dieses Leiden ist, dass der Buddha das Leiden in drei Kategorien beschreibt. Einmal als das normale, gefühlte, körperliche und geistige Leiden, was wir ja alle kennen. Jeder weiß, in dem Moment, wo wir einen Körper haben, kann jeden Moment irgendwas schief gehen. Ist einfach so. Natur des Körpers. Der Moment, wo wir einen Geist haben, kann jeden Moment was schief gehen. Jetzt mag ich nicht, jetzt will ich nicht, jetzt bin ich gierig, jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich Ärger, jetzt habe ich Hass, jetzt habe ich Neid und so weiter. Wie gesagt, Trauer, Sorge, Kummer, Leid, Trübsal und Verzweiflung, all die geistigen Emotionen, die wir alle nur zu gut kennen, sind Teil dieser ersten Kategorie oder der ersten Art und Weise, wie der Buddha Leiden beschreibt, nämlich dieses gefühlte Leiden in Körper und Geist oder Herz. Und die etwas tiefer gehende Ebene ist das Leiden, was sich daraus ergibt, dass alles bedingt ist, dass es eigentlich nichts gibt in unserem Dasein, was unbedingt ist, was nicht von Bedingungen abhängt. Und in dem Moment, wo natürlich wir von Bedingungen abhängen, die sich ja ständig verändern, ist damit verbunden eine andere, tiefgründigere Form des Leidens, nämlich das Leiden der Bedingtheit. Und die tiefgründigste Art, in der das Leiden beschrieben wird, ist Viparinama Dukkha, ist das Leidhaftigkeit durch die Veränderung, die Veränderlichkeit. Selbst in den reinsten Gefilden der Daseinsbereiche, die noch in diesen Kreislauf der von Geburt und Tod fallen, die unvergleichlich länger wären als unsere uns bekannten Daseinsformen, wo unermesslich viel Glück und damit eigentlich so gut wie überhaupt kein Leiden zu sein scheint, selbst in den normalen himmlischen Bereichen, die wir auch aus den anderen Religionen kennen, die Beschreibung von angenehmen Daseinsbereichen in himmlischen Welten, selbst da ist das Leiden relativ gering. Gar nicht zu, braucht man gar nicht über diese hohen, subtilen Daseinsformen zu sprechen, die durch die Meditation, meditativen Zustände erreichbar sind, die noch unvergleichlich viel länger wären, wo überhaupt kein Leiden mehr zu sein scheint. Aber selbst die sind der Veränderung unterworfen und müssen irgendwann vergehen. Also das einfach so mal als Rahmen für den heutigen Vortrag, um vielleicht einfach mal ein bisschen näher ans Eingemachte zu gehen, um vielleicht mal bei dieser ersten Beschreibung oder Darstellung des Leidens anzufangen, um uns so langsam da rein zu fühlen. Wir alle haben diesen Körper, wir alle haben Gefühle, wir alle haben Wahrnehmung, wir alle haben geistige Formationen, wir haben Bewusstsein. Diese Dinge sind da, ständig, die ganze Zeit. Sie sind Teil unserer Existenz, sie machen unsere Existenz aus. Wie gesagt, sowohl das Erlebte als auch das Erleben selbst. Und angefangen habe ich bei Geburt. Wir wissen, durch diese Geburt sind diese fünf Daseinsgruppen entstanden. Das Ergreifen der Daseinsgruppen ist die Definition von Geburt. In dem Moment, wo wir sie ergreifen, sind wir mit ihnen verbunden bis zum Tod und darüber, natürlich darüber hinaus, weil im Moment des Todes wir unmittelbar wieder einen neuen Satz Daseinsgruppen bekommen. Und das ist das sogenannte Samsara. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Geburt, Alter, Krankheit, Tod, ad infinitum. Alter, wissen wir alle, wenn wir alt werden, dann funktioniert nichts mehr so richtig, können nicht mehr so gut riechen, nicht mehr so gut schmecken, alles wird ein bisschen fader, gucken können wir auch nicht mehr, hören schon gar nicht, alles fällt auseinander, der Körper wird alt, hässlich, fängt an zu stinken, mehr als früher. Körper stinkt eigentlich immer, aber je älter der Körper wird, umso mehr stinkt er. Ja, und es ist einfach Leiden. Es ist leidhaft. Und da kommen wir nicht drum rum. Man könnte natürlich. Es gibt Leute, die versuchen jetzt da irgendeine Tugend draus zu machen aus dem Altwerden. Als wenn das was ganz Tolles wäre und ja, mit dem Alter kommt die Weisheit und was weiß ich. Ne? Ich kann mich erinnern, habe ich hier schon mal gesagt, aber für die, die es noch nicht gehört haben, war ein kleiner Schock für mich, als meine Mutter mir zu ihrem 50. eine Karte geschickt hat nach Thailand damals. Da stand sie vor unserer Eingangstür und an der Eingangstür hing ein Schild. Endlich 50. Ja, und so müssen die Leute sich halt selbst einen vormachen, indem sie sich erzählen, dass es toll ist, jetzt 50 zu werden. Ich werde auch bald 50 und ich mache garantiert kein Schild an meine Kutti-Tür. Endlich 50. Weil 47 reicht schon, es geht schon los. Es ist nicht mehr so nett, wie das mit 20 war. Und auch mich mit 30. Auch mit 40 ging es noch ein bisschen besser. Aber mit 47 geht es halt ein bisschen weniger gut. Ja, und das ist ein Problem. Und das müssen wir sehen. Krankheit kommt dazu, wenn wir gute Menschen sind und gute Wesen waren, dann können wir vielleicht Glück haben. Wobei Glück jetzt hier nicht so im klassischen Sinne gemeint ist, weil wir es uns ja schließlich erworben haben. Aber dann kann es uns durchaus passieren, dass wir durch dieses Leben mit relativ wenig Krankheit gehen. Ich kann mich erinnern, Lumbur Dun, einer der großen Meister in der Waldtradition, zum Ende seines Lebens gesagt, ich habe in meiner Meditation zurückgeschaut und keine Bedingungen gesehen für Krankheit, hat keine Ursachen gelegt in der Vergangenheit für Krankheit und hat entsprechend ein sehr langes Leben gelebt und war so gut wie nie krank. Bis auf die letzte Krankheit, die wir alle erleben müssen, nämlich den Tod. Krankheit ist Teil unseres Daseins. Manche haben mehr davon, manche haben weniger und hängt einfach davon ab, welche Bedingungen wir in der Vergangenheit geschaffen haben. Und da können wir auch niemanden für verantwortlich machen. Unsere Mama und unseren Papa nicht, weil selbst den Körper, den die uns mitgegeben haben in diese Runde, der ist nicht von denen. Den haben die zwar gezeugt, aber was da im Leibe unserer Mütter herangewachsen ist, ist letztendlich die Frucht unserer Verdienste, unserer Taten, aus der Vergangenheit und nicht die Verdienste unserer Eltern. Von daher können wir nicht mal unsere Eltern dafür verantwortlich machen, wenn wir einen kranken Körper haben. Ja, und ich meine heutzutage die Variationen, in denen Krankheit sich mittlerweile manifestiert, sind unvergleichlich differenzierter und vielfältiger, als es in der noch nicht so alten Vergangenheit war. Und wie die von euch, die die Sutten gut kennen, ja, oder hat es öfteren davon gesprochen, dass es eine Ausdehnung und Zusammenziehung des Universums Zeiten gibt, wo die einzige Krankheit, die existiert, weil die Menschen so tugendhaft, so gut sind, sind, was nochmal, Kot, Urin und ja, nee, aber einfach die Tatsache, dass man eben halt auf Toilette gehen muss, glaube ich. Das ist so das einzige, die einzige Bedrücken, wird die irgendwie zu der Zeit haben. Ansonsten haben die nichts. Hunger, ja genau, Hunger und Durst, stimmt. Hunger, Durst, die müssen halt essen und trinken und müssen halt zur Toilette gehen. Ne? Aber das sind die einzigen beiden Unannehmlichkeiten, die die Wesen zu diesen Hochzeiten der Existenz in so einem Weltzeitalter haben. Ja, und mittlerweile, wenn man schaut, und es alles für Krankheiten gibt, ich habe mir damals, als ich so meine Meditation, mein Meditationsobjekt angefangen habe zu kultivieren, mir mal so ein Dermatologiebüchlein gekauft, um mal zu gucken, was es so für Hautkrankheiten gibt. Wenn man alleine schon da guckt, ist endlos. Ist endlos. Also all die Wehwehchen, die wir haben können. Und tatsächlich, wenn man sich mal so einen Körper wirklich genau anguckt, für die von euch, die vielleicht schon mal eine Autopsie gesehen haben, das war damals so das Ding, was man in Thailand, das war so das Muss für jeden echten Waldmönch, dass man wenigstens mal einmal irgendwie so gesehen hat, wie man so eine Leiche aufschneidet und da mal reingucken kann. Und für mich war das auch sehr beeindruckend, weil die Bücher, die man so kriegt, so Anatomiebücher, ist halt immer nur Farbe auf Papier. Aber wenn man dann mal wirklich so eine Leiche vor sich liegen hat und sieht den Arzt die auseinandernehmen, so bis ins kleinste Detail, dann geht es schon ein bisschen näher ans Eingemachte, als sich irgendwie so ein Anatomiebuch anzugucken oder irgendwelche Bildchen, die man halt so in der Regel sich auf dem Internet vielleicht heutzutage besorgen kann. Und ich war eigentlich auf alles vorbereitet, weil ich das ja alles schon kannte, so von den Bildern, und war auch nicht besonders, wie soll ich sagen, schockiert oder war auch gar nicht so ergriffen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte, ähnlich wie einige von uns, die in Indien mit waren, auch von diesen Leichenverbrennungen am Ganges gar nicht so ergriffen waren, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hätten. Ja, weil da immer irgendwas im Hintergrund versucht, diese Sache doch noch irgendwie ins Reine zu bringen. So, das ist nie wirklich so roh, wie es eigentlich sein sollte. Und selbst diese Autopsie, die ich damals gesehen habe, war in Sri Lanka zum ersten Mal. Bis zum Ende hin war ich eigentlich recht cool. Und der Arzt, der ging dann schon wieder weg, Also da war, ne, das Komplette, ne, so mit richtig mit Kopfdecke aufmeißeln und die Haut, das Gesicht so nach hinten wegziehen, ne? Also richtig die Maske abnehmen und Gehirn rausholen und alles von vorne bis hinten, den ganzen, das kann die ganze Palette. Und war alles irgendwo okay. Und ganz zum Schluss ging der Arzt weg und kam wieder und hatte noch irgendwas vergessen wohl und nahm das Skalpell und ging mit dem Skalpell einmal so am Oberschenkel entlang. Und in dem Moment klaffte der Oberschenkel so richtig auseinander und du sahst so diese verschiedenen Fettschichten. Das war einfach, weil ich nicht darauf vorbereitet war, war das wahrscheinlich so schockierend. Aber in dem Moment sahst du diese ganzen Gewebe, die verschiedenen Fettschichten und all diese Sachen. Und das war einfach die Sache, an die ich, die, also die bei mir am längsten im Geist geblieben ist und die ich auch heute noch benutze von Zeit zu Zeit, diese Erinnerung, um die Sache wirklich nach innen zu bringen. Also das ging einfach, ging mehr rein. Aber warum ich da jetzt überhaupt diesen kleinen Exkurs in diese Autopsie-Geschichte gemacht habe, die eigentlich gar nicht so unbedingt hier hingehört, war, was mir halt bei dieser ganzen Sache aufgefallen war, also wie komplex so ein Körper ist. Wie komplex. Und diese Komplexität, je komplexer ein Organismus ist, umso mehr kann auch irgendwo damit schief gehen. Wenn man sich alleine anguckt, die ganzen Sehnen und Dinge, die da in so einem Hals drin sind, ne? Ist kein Wunder, dass wir Nackenschmerzen haben. Das ist wie, wenn du beim Elektriker irgendwie in die Box reinguckst. Da sind so viele Kabel und so viele Verbindungen mit Sehnen und Nerven und was es nicht alle gibt. Weiß nicht, wer von euch mal in dieser von Hagens Ausstellung war, die war da auch mal in Deutschland, ne? War von euch mal einer drin? War natürlich nicht ganz so dramatisch, weil natürlich alles nach Plastik roch. Aber da konnte man schon mal gut sehen, ne? Wie komplex so ein Körper ist. Ne? So diese ganzen Gefäße und Venen und was eben alles so gibt. Ne? Ja, und dass so ein Körper eben anfällig für Krankheiten ist, ist ja klar. Aber, wie gesagt, unter guten Bedingungen können wir uns halt glücklich schätzen, wenn unser Körper relativ wenig Krankheit mit sich bringt. Aber irgendwann, irgendwo, irgendwie passiert dann doch was. Da kommen wir fast nicht drum rum. Naja, und das Todleiden ist offensichtlich. Interessanterweise ist auch nicht das Sterben, das das größte Leiden ist. Nämlich die Angst vor dem Ungewissen. Mal abgesehen von dem schmerzhaften Prozess, der vielleicht zum Tode hinführen mag, aber auch dieses Ungewisse, diese Ungewissheit, wo es hingeht, wenn wir von diesem Leben abscheiden. Und natürlich ist der Tod auch immer wieder Leiden für die Hinterbliebenen, weil die anderen Dinge, die Buddha sagt, die Leiden sind, ist von Lieben getrennt sein, von Lieben getrennt werden, von den Dingen getrennt werden, die uns lieb sind. Und wenn jemand stirbt, der uns lieb ist, dann ist es Leiden. Und Tod ist sowohl Leiden für den, der stirbt, als auch für alle Beteiligten. Also getrennt werden von dem, was uns lieb ist, oder vereint werden mit Dingen, die uns unlieb sind, ist Leiden. Und wie oft müssen wir uns mit Leuten abgeben, die wir nicht mögen, Situationen, die uns unangenehm sind. Wie oft werden uns Dinge entrissen, die uns lieb sind. Nicht nur Menschen, auch Dinge, Situationen. Oder einfach nur nicht kriegen, was wir wollen. Nicht kriegen, was wir wollen, ist leiden. In kurz. Ja? Und in kurz, diese fünf Daseinsgruppen, die haben alle diese Aspekte in sich. Und in dem Moment, wo wir die ergreifen, in dem Moment, wo wir die zu etwas machen, was sie nicht sind, ist Leiden da. Und die Übung, die, oder vielleicht soll ich dazu noch sagen, dass der Buddha ja schließlich nicht nur mit nicht die das alte Mysterium wieder aufkommt, dass der Buddha eine negative, also nur Negatives gelehrt hat. Er hat ja auch einen Weg raus gelehrt. Ja, und dieser Weg raus, der funktioniert ja auch nur dann, wenn diese fünf Daseinsgruppen in sich nicht leiden sind. Wenn die Leiden wären, dann müssten wir ja zumindest auf den Tod warten, um diesem Leiden zu entkommen. Und tatsächlich haben damals die Mönche jener Fraktion, die ich eben erwähnte, das auch so gelehrt. Die haben gesagt, selbst wenn man in diesem Leben Arhat wird, erleuchtet wird, das Erwachen erfährt, ist immer noch Leiden. Weil da sind ja immer noch die fünf Daseinsgruppen und erst wenn der Arhat dann die fünf Daseinsgruppen abschmeißt, dann ist alles wunderbar. Und es weder nach meinem Verständnis der Sutten so, noch nach den Erzählungen und Beschreibungen der Lehrer unserer Tradition, die nämlich alle sagen, dass in dem Moment, wo dieses Ergreifen dieser Daseinsgruppen nicht mehr da ist, das Leiden aufhört. Mit anderen Worten, diese Daseinsgruppen von Form, Gefühl, Wahrnehmung, geistigen Formationen und Bewusstsein, die können das sein, was sie von ihrer Natur her sind. Und das ist vollkommen okay. Solange da kein Ergreifen besteht. Jetzt haben wir natürlich ein anderes Problem. Wir kennen ja gar nichts anderes. Wenn du so eine Made, die in ihrem Kothaufen lebt, wenn du der helfen willst und sagst, ach liebe Made, ich rette dich aus deinem Kot, dann wird die Made unter Umständen echt böse mit dir. Weil gerade so ein frischer Kothaufen, der ist warm und der duftet in der Regel und bietet mehr als genug zu essen für die Made. Und die wird wahrscheinlich gar keine Lust haben, aus ihrem Kothaufen ausgenommen zu werden, weil sie ja gar nichts anderes kennt, weil sie ja gar nichts anderes hat. Sie hat ja nichts Besseres. Ja, das ist natürlich ein Dilemma, weil, wie gesagt, eben die fünf Daseinsgruppen sind sowohl das Erleben als auch das Erlebte. Wie kann ich da raus? war nichts anderes, oder? Wir sind ja Buddhisten, wir glauben ja nicht an das große Atman oder das wahre Selbst oder all diese ketzerischen Beschreibungen irgendeiner Instanz außerhalb dieser fünf Daseinsgruppen. Oder? Irgendwelche Ketzer hier? Ja, wenn man sich die Sutten genau anschaut, der Buddha sagt immer wieder, immer wieder, immer wieder, gib sie auf, gib sie auf, gib sie auf, gib sie auf. Aber ich kann sie halt nicht aufgeben, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich kann nicht mit Willen diese fünf Daseinsgruppen aufgeben. Geht nicht. Ich könnte, dann wäre es wunderbar, wenn wir alles schnell erleuchtet. Könnten wir uns den Vortrag heute Abend sparen. Ja, und deswegen hat der Buddha ja auch dieses graduelle, fantastische Training gelehrt, was uns nämlich alle, jeder für sich, genau da, wo wir sind, anfangen lässt zu untersuchen, zu schauen, zu reflektieren, zu kontemplieren. Wo wir das größte Problem haben. Ich meine, wir müssen alle irgendwo da anfangen, wo wir wirklich ernsthaft ein Problem sehen. Wenn wir kein Problem haben, ne, wenn ich so meine Eltern des Öfteren mal zum Spaß ein bisschen anstupse, ne, dann heißt es immer, ich leide nicht, ich habe kein Leiden. Ja, okay, ist gut. Aber wenn wir ehrlich sind, wirklich, wirklich mal reingucken in unser Herzchen und auch in unseren Körper, dann sehen wir, da sind schon ziemlich offensichtlich Momente, wo wir wirklich drunter leiden. Und da müssen wir halt anfangen, das Dhamma wirklich zu benutzen als Fahrzeug, als geschicktes Mittel, um zu, ja, um wirklich zu schauen, ob diese Dinge wirklich uns gehören. Ob diese Dinge wirklich den Anspruch erheben können, wir zu sein, ich zu sein, mein zu sein, unvergänglich zu sein, freudhaft, glückbringend zu sein, schön zu sein, toll zu sein. Weil unser Bestreben ist ja immer nach Freude, nach Glück, nach all den tollen Dingen, nach denen wir uns ja alle sehen. Aber was der Buddha halt als geschicktes Mittel uns mit auf den Weg gegeben hat, ist halt genau diese Untersuchung zu machen. Ist dieses angenommene oder dieser angenommene Teil dieser fünf Daseinsgruppen, um den es in diesem Moment geht, ist der vergänglich? Und wenn er vergänglich ist, ist er deshalb leidhaft oder Freude oder Glück bringt? Und wenn wir dann wirklich feststellen, ist leidhaft, weil es nämlich vergänglich ist, wenn wir wirklich feststellen, wir haben gar keine Kontrolle darüber, dann haben wir zumindest die Möglichkeit, auf der Ebene von Vertrauen, da zunächst mal das Dhamma anzunehmen. Und wir werden feststellen, mit je mehr Vertrauen wir gewinnen, umso mehr sind wir gewillt, diese Dinge, die wir normalerweise überhaupt nicht in Frage stellen, plötzlich in einem Licht zu betrachten, indem es uns freier macht, dieses mehr Freiheit gibt. Wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, diese Situation oder diesen bestimmten Aspekt des Leidens im Lichte der Wahrheit, im Lichte des Dhammas zu sehen, dann kann ich gar nicht anders als mitleiden. Aber in dem Moment, wo ich aus Vertrauen sehe, ja, ist genau das, was der Buddha gesagt hat. Genau so hat es der Erhabene verkündet. Ja. Dann alleine durch dieses Vertrauen und durch diesen Moment im Geist, der sich löst von diesem, was immer es ist, Aspekt des Leidens, entsteht ein Stück mehr Zufriedenheit, ein Stück mehr weniger Angst, ein Stück mehr Freude. Und mit der Zeit können wir mehr und mehr Aspekten unseres Daseins erlauben, vergänglich zu sein, leidhaft zu sein und sich komplett unserer Kontrolle zu entziehen. Weil wir da eben weniger und weniger, weniger und weniger Gewicht beimessen. Aber wir müssen eben geschickt sein, indem wir genau da anfangen, wo es zunächst mal uns nicht so, wie soll ich sagen, sehr herausfordert. Wir müssen mit den Dingen anfangen, die uns erstmal leichter erscheinen. Wir können nicht mit einmal uns lösen, sondern wir müssen wirklich gucken, an welchen Dingen oder in welchen Situationen können wir dieses Dhamma, so wie der Buddha es gelehrt hat, anwenden, um wirklich diese Leidhaftigkeit in diesen Dingen als solche zu erkennen. Je mehr Vertrauen wir darin haben, dass es eigentlich nichts gibt innerhalb dieser Daseinsgruppen, was sich diesem Leiden entzieht, umso mehr können wir uns dieser Möglichkeit hingeben. Und deshalb sind ja auch diese fünf spirituellen Fähigkeiten, Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit, die Dinge, die bestimmen, wie schnell wir im Dhamma voranschreiten. Je mehr Vertrauen wir haben, umso mehr Energie bringen wir auf. Je größer unser Vertrauen in dieses Dhamma ist, umso mehr sind wir bereit, auch entsprechend zu praktizieren. Und das Interessante ist, wenn man wirklich mal gegen diesen Strom angegangen ist, stellt man plötzlich fest, boah, das hat ja richtig gut getan. Und da kommt ja wirklich nur Gutes durch. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich diese ganze Zeit diese Angst. Weil Leiden hört sich ja alles so schrecklich an. Und wenn ich mir das Leiden jetzt genau angucke, dann muss ich bestimmt noch mehr leiden. Nee, im Gegenteil. je mehr von diesem ganzen Quatsch, ja, den wir hier ergreifen, wir loslassen können, umso freier, umso, umso freier werden wir. Und je früher wir uns natürlich damit beschäftigen, umso besser, weil je älter wir werden, umso mehr Geliebte um uns herum sterben, werden krank, wir werden mehr und mehr getrennt von Dingen, die uns lieb sind, kriegen immer weniger, was wir wollen. Körper wird, wie gesagt, älter, kränker. Und wenn wir uns nicht vorbereitet haben, wenn dann irgendwann diese Dinge eintreten, dann stehen wir unter Umständen ziemlich blöd da. Weil wir, das ist wie so jemand, der noch nie ein ordentliches Sparring gemacht hat, irgendwie mit einem Weltklasse-Boxer in den Ring steckst. Nein, der geht unter in der ersten Runde. Und wenn wir in die letzte Runde einsteigen, ohne unser Sparring gemacht zu haben, dann gehen wir auch ganz übel unter. Das ist nun mal einfach so. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir diese Dinge nicht ständig um uns hätten. Ich meine, wir haben ja Möglichkeit zum Kontemplieren genug. Da ist ja ständig irgendwas um uns herum. Nur die Natur unseres Ergreifens, unseres Verlangens, unserer Begierde ist natürlich immer, die Tendenz ist natürlich immer zu sagen, ja, es sind ja nur die anderen. Das passiert ja nur den anderen. So ein Erdrutsch, der passiert irgendwie nur in Bangladesch und Waldbrände gibt es irgendwie nur in Australien und keine Ahnung. Krank werden immer nur alte Leute. War meine Frau in Perth, die wurde mit irgendeiner Krankheit diagnostiziert und zu dem Arzt gesagt, ich dachte, das ist eine Krankheit, die nur alte Menschen kriegen. Schätzt du, wie alt die Frau war? 82. Ja, die hat sich noch nicht als alt gesehen. Und ich meine, sehen wir uns als alt? Hier drin? Oder hier drin? Nee. Das sind nur diese vier Elemente, die alt werden. Der Geist wird nicht alt. Der Geist wird nicht alt. Er wird auch nicht weise, notwendigerweise, mit dem Alter. Im Gegenteil, er wird immer dümmer, wenn wir nicht aufpassen. Also die Illusion, dass mit dem Alter irgendwie die Gesetztheit und die Weisheit kommen, das ist eine Fabel. Das können wir knicken. Im Gegenteil. Je älter wir werden, umso mehr Angst kriegen wir. Und umso mehr Angst wir kriegen, umso schlechter sind wir drauf. Warum sind alte Leute oft so griesgrämig und grummelig? Und wie sagt man in Fränkisch, Bruder? Oh, Bruder. Hä? Ich sehe es gar nicht. Ja, warum? Weil alles irgendwie in den Bach runtergeht. Alles läuft wie Sand zwischen den Fingern weg. Und die wissen, haben keinen Halt mehr. Es ist nichts mehr da, wo sie sich drauf stützen können, außer ihren Krückstock. Und es ist nun mal, ist tragisch. Die Problematik, die auch sich noch stellt, ist, dass wir eigentlich immer nur einleiden für ein anderes Austauschen. Und das ist ja eigentlich auch irgendwo okay. Vorausgesetzt, es geht in die richtige Richtung. Aber es ist ein Problem, weil in diesem graduellen Training tauschen wir natürlich die Dinge, die weniger Leid verursachen, aus oder umgekehrt für die, wisst ihr, was ich sagen will, für die, die mehr Leid verursachen. Ne? Aber es ist immer noch ein Austauschen. oder geht nicht darum, irgendwann mit dem besten Austausch irgendwie uns zufrieden zu geben, weil es ist immer noch nur ein Austausch. Weil, wie gesagt, innerhalb dieser fünf Daseinsgruppen gibt es nichts, was es wert ist, ausgetauscht zu werden. Oder wofür es ausgetauscht zu werden sich lohnt. Das heißt, irgendwann, es ist nur ein Mittel zum Zweck, um irgendwann so viel Kraft gesammelt zu haben, dass man dem ganzen Haufen den Tritt gibt. Es geht nicht darum, sich irgendwann daran zu ergötzen, dass man jetzt irgendwie unheimlich, was weiß ich, tugendhaft ist und was weiß ich, unheimlich gesund ist und unheimlich gute Meditation hat und unheimlich viel Weisheit hat. Weil er ist immer noch ein dickes, fettes Ego, wird sich diese Dinge aneignet. Mit anderen Worten, ich ergreife immer noch irgendwas. Aber das können wir mit der Praxis, also ich kann mich erinnern an die Situation, wo zumindest zeitweilig die Illusion, zumindest, und ich bin mir sehr bewusst darüber, dass eine Illusion war, vorgeherrscht hat, dass ich kapiert habe, dass es darum geht, alles loszulassen. Weil in dem Moment lässt der Geist los, ja, selbst wenn es auch noch auf einer subtilen Ebene eine Verblendung ist. Aber es geht wirklich darum zu erkennen, dass das ganze Paket Dukkha ist. Es geht nicht darum, innerhalb dieser fünf Daseinsgruppen jetzt irgendwelche Daseinsgruppen oder irgendwelche Formen zu finden, die irgendwie besser sind als die anderen. Weil das haben wir in der Welt. Das ist genau das, was die Welt so einen schrecklichen Platz machen lässt, weil alle meinen, sie hätten das Beste und alle anderen sind schlechter. Wir haben die beste Religion und wir haben, was weiß ich, die besten, keine Ahnung, Kriege werden geführt, weil Leute meinen, dass sie irgendwo besser sind als andere. Oder dass ihr System das Richtige ist. Aber wie freunden wir uns denn damit an, dass wir letztendlich dem ganzen Paket den Tritt geben müssen? Und da hat der Buddha halt auch Anleitungen zugegeben, hat gesagt, wenn wir uns dieser recht bekannte Spruch Sabbe Sankara Samatha, ich habe am Anfang die drei Arten von Leiden gesagt und das zweite war Sankara Dukkata, Bedingungen. Und in diesem Prozess der Meditation, also den Prozess der Meditation bis zum Ende zu führen, ist nichts anderes als immer wieder etwas noch subtileres auszutauschen für das, was noch etwas gröber war. Das heißt, ich lasse von gröberen Bedingungen los und bewege mich hin zu feineren Bedingungen. Und dieser Prozess des Samatha, des Beruhigens, des Stillens, ist der Prozess, der uns am deutlichsten zeigt, wie angenehm es ist, wenn weniger da ist von diesem ganzen Zirkus. Je weniger in meinem Bewusstsein sich manifestiert in der Meditation, umso erhabener, umso friedvoller, umso glücklicher ist der Zustand. Je weniger ich diesen Elementehaufen spüre, sprich diesen Körper, umso angenehmer. Je weniger mein Geist sabbelt, umso angenehmer. je weniger aufregend die Gefühle sind, umso angenehmer. Je stiller, je ruhiger, je friedvoller, desto erhabener, desto freier. Und so können wir in der Meditation uns in diesem schrittweisen Training annähern und mehr anfreunden mit der Möglichkeit, dass irgendwann mal alles gehen kann. Und dass das total toll ist. Weil wir nämlich nichts mehr machen müssen. Unser ganzes Leben besteht darin, ständig irgendwas von links nach rechts und von vorne nach hinten und von oben nach unten und von unten nach oben zu packen. Wir sind die ganze Zeit unterwegs, irgendwas zu machen. Wir müssen die ganze Zeit Anstrengung aufbringen, um unsere vermeintliche Existenz zu rechtfertigen und aufrechtzuerhalten. Und das ist unheimlich anstrengend. Ob das eine Beziehung ist, ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Arbeitssituation ist, ist ganz egal. Das kostet Anstrengung, das kostet Arbeit. Wir müssen ständig schuften. Und selbst in einem Kloster, wo du denkst, boah, wirst Mönch, astrein, brauchst nichts mehr zu tun. Ja, von wegen. Ja, von wegen. Ist nicht so. Aber es geht ja nicht darum, die Umstände zu perfektionieren. Was ja nicht heißt, dass wir nicht versuchen, die bestmöglichen Umstände zu kreieren. Natürlich versuchen wir das. Solange es denn auf eine heilsame Weise funktioniert und wir dabei niemandem anderen auf die Füße treten und uns selber natürlich auch nicht. Aber es geht nicht darum, perfekte Bedingungen zu schaffen, weil Bedingungen sind nun mal immer noch Bedingungen. Und wenn ich mein Glück auf irgendwelche Bedingungen stütze, wenn ich mir irgendwo eine Nische suche, ich bin jetzt hier der Abt in Oberfranken. Jo, klasse. Super. Krieg ich einen Orden? Abt von Oberfranken. Ja, klasse. Nee, ich bin nicht der Abt von Oberfranken. Ich bin überhaupt kein Abt. Nicht? Letztlich noch gesagt. Wenn der Laden hier morgen abbrennt, das ist okay. Gehe ich woanders hin. Ich meine Almosenschale und wandere. Und die Einstellung zu kultivieren, dass eigentlich alles passieren kann, dass es gar nicht darum geht, dass hier perfekte Bedingungen herrschen. Es geht darum, von diesen Bedingungen loszulassen. Es geht darum, dem ganzen Paket den Schub zu geben. Und genau das können wir trainieren, hoffentlich in der Meditation, weil darum geht es. Es geht darum, Sabbe Sankhara Samatha, das Stillen aller Bedingungen. Je mehr wir stillen können, umso besser. Und deshalb müssen wir auch unsere Weisheit benutzen, wenn wir meditieren. Samatha. Hey, alte Diskussion, Samatha und Vipassana und wird es besser und ne, ich bin Vipassana und ne, und ihr macht nur Samatha und so. Ne, wenn ich nicht auf den Kopf gefallen bin, total, dann merke ich, wenn irgendwas wegfällt, dass es angenehmer ist. Und das führt zur Einsicht. Und die Einsicht führt dazu, dass die Dinger noch stiller werden. Und wenn noch stiller wird, dann führt er zu der Einsicht, dass noch stiller noch besser ist. Und so kann ich mich an diesem Samatha bis zum Nibbana schaukeln. Und da soll mir mal einer erzählen, ich würde kein Vipassana machen. Ich meine, klar, ich muss schon hingucken. Ich kann mich nicht nur da hinsetzen und nicht reflektieren, muss schon meine Weisheit benutzen. Aber ja, wir alle leben ja eigentlich dafür, dass wir uns irgendwie zurücklehnen können und die Füße hochlegen können und sagen können, toll, alles geschafft. Ja, die von euch, die heute in Gundlitz zugange waren, waren sicherlich froh, als das dann auch passiert war. Ja, weil man hat was geleistet, man hat was getan, ja, man freut sich, hat was, vielleicht was Wichtiges gemacht. Aber dann ist es auch gut, wenn er dann endlich vorbei ist. Und so diese Einstellung mehr und mehr zu haben, die uns ermöglicht, unsere Pflichten zu tun, unsere Aufgaben zu erledigen und natürlich zu versuchen, hier in diesem Samsara ja, einigermaßen gute Bedingungen zu schaffen, aber immer im Hinterkopf behalten. Es geht nicht darum, irgendwas zu perfektionieren. Wir müssen die Dinge benutzen, um weiterzukommen, um mehr loszulassen. Und dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Und wenn ich eine Sache gut gemacht habe und die führt dazu, dass ich mich hinsetzen kann und eine gute Meditation habe, ja, weil ich einfach zufrieden mit mir bin und das alles lief wunderbar, dann ist gut. Ist ja nicht, dass wir einen Kopf in den Sand stecken, können wir ja auch nicht. Solange wir 5 Daseinsgruppen haben, müssen wir auch irgendwie die aufrechterhalten. Die brauchen ja ihre Krücken. Ja. Aber die Daseinskrücken, wie ich sie mal genannt habe, die Daseinsstützen, die müssen wir halt loswerden. Aber die werden wir nicht los, indem wir unseren Willen anstrengen. Klar, Wille, Energie, Kraft, mal Gas geben, ist ganz gut. Ist sogar sehr gut. Aber diese beständige Fähigkeit, immer wieder zu versuchen, alles im Lichte des Dhammas zu sehen, führt dazu, dass sich das irgendwo einschleift auf einer Ebene, die uns einfach zu mehr Leichtigkeit verhilft, mit der wir dann auch unbeschwerter in die Meditation gehen können. Weil wenn wir die Dinge noch, solange wir die Dinge noch so unheimlich ernst nehmen, ist ganz egal was, solange wir die Dinge noch so unheimlich ernst nehmen, ja, sonst sind die uns immer wieder im Weg. Und trotzdem dürfen wir auch nicht nachlässig werden und wegschauen. Weil Geburt, Alter, Krankheit, Tod, all die Dinge sind ständig um uns rum, die müssen wir uns angucken. Wir haben genug geschwätzt jetzt. Ja, jemand noch? Noch was zu kommentieren, Beschwerden, Fragen, Kommentare. Hast du in deinem Sinne, Petra? Ja, ich wollte eigentlich noch ein paar Sutten mitgebracht haben, aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich habe keine Lust, irgendwas zu lesen heute. Ja, weil, wenn du irgendwie Dukkha in die Suchmaschine eingibst, da findest du Dukkha in jeder dritten Sutta. Ja, also ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie so 2/3 der Tripitaka vorlesen können. Weil es kommt wirklich in jeder dritten Sutta vor. Der Buddha hat nichts anderes gelehrt. gesagt, ich lerne nur zwei Sachen, Leiden und das Ende vom Leiden, fertig, aus. Hat er 45 Jahre lang gelehrt. Und ja, Sutten lesen können auch selber. Der eine Mönch hat doch gesagt, er hat in der Meditation zurückschauen und keine Bedingungen für Krankheit gefunden. Lopodun. Umkehrschluss, was gibt es irgendwie die Bedingungen für Krankheit? Nee, er hat es nicht gesagt, aber ist ja naheliegend. Ne? Also Harmlosigkeit. Also niemandem schaden, kein Schaden anrichten. Also wie Avyapada, Avyapacha, also all diese Dinge, die halt zur Harmlosigkeit, also die uns harmlos machen, die niemand anderen verletzen, die werden eigentlich der körperlichen Gesundheit oder Krankheit in der Zukunft zugeschrieben. Also verletzen kann ja auch psychisch sein, ne? Muss ja nicht nur körperlich sein, aber jede Form von Verletzen und Wehtun ist die Ursache für Formen von Krankheit. Halt. Also die Hauptursache, würde ich mal sagen. Es ist aber immer um bewusstes Verletzen. Ja. Also bewusst ist immer ein schlechtes Wort, weil es achtsam oder wie sagt man, wissentliches. Ne? Absichtlich. Ja, absichtliches, genau, ist richtig. Ne? Weil Bewusstsein ist halt mit jeder Handlung verbunden. Ne? Also von der buddhistischen Terminologie ist das ein bisschen misszuverstehen, aber ne, richtig, absichtlich, genau. Ja, und wie gesagt, das ist so auf dieser sehr hohen Ebene, und ich hatte das auch nur so am Rande erwähnt, aber das ist wirklich, also für mich war das auch für mein Vertrauen unheimlich wichtig, diese Möglichkeit leidfrei zu sein, in diesem Leben. Also selbst wenn ich es in diesem Leben nicht schaffe, ist eine ganz andere, ich habe eine ganz andere Anschauung, wenn ich die Möglichkeit erwäge, dass ich in diesem Leben unabhängig von diesen fünf Daseinsgruppen Freiheit erreichen kann. Also dass es nicht darum geht, innerhalb dieser fünf Daseinsgruppen irgendwas zu perfektionieren. Sondern es geht um das Loslassen dieser fünf Daseinsgruppen. Aber der Fehler, den dann viele Leute oder fast die meisten irgendwo machen, ist ja, ich muss dann aber wissen, ja, was ist denn dann außerhalb dieser fünf Daseinsgruppen? Das brauchen wir gar nicht zu wissen. Weil der Buddha hat gesagt, guck dir die fünf Daseinsgruppen an, wenn du mir da irgendwas zeigen kannst, was nicht stinkt, ne, dann ist okay. Der Buddha hat selbst zu einem jemandem, der was gar nicht Anagami geworden ist oder so, hat gesagt, ich lobe keine Form der Existenz. Jede Form der Existenz, sei sie noch so erhaben, erlesen, ist wie ein kleines Stückchen Kacke. Das stinkt immer. Und von daher, diese Möglichkeit zu haben, dass diese Daseinsgruppen da sind, weil es ja nun mal Daseinsgruppen sind, aber dass da nichts, dass er kein Ergreifen dieser Dinge mehr ist, dann mit Vertrauen kann ich mehr und mehr diese Daseinsgruppen attackieren. Verstehst? Wenn ich nichts anderes habe, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das Nibbana außerhalb dieser, oder das Nibbana nichts mit zu tun hat. Ich will jetzt nicht irgendwie so viel reden, weil egal wie du das jetzt, verstehst du, beschreibst, da kommt wieder immer irgendjemand anders und steckt dir ein Messer in den Rippen. Ja? Weil eben Sachen sind, über die man unheimlich schlecht sprechen kann. Weil es ist ja nichts, wo ich mit dem Finger drauf zeigen kann, außerhalb dieser fünf Daseinsgruppen. Ist ja nichts da. Ja? Aber wenn es Freiheit gibt, auch wenn da noch fünf Daseinsgruppen sind, dann reicht mir das, um genug Vertrauen zu haben, um zumindest anzufangen, ja, den fünf Daseinsgruppen Druck zu machen. Aber ich muss ja auch nicht jetzt an einer Stelle anfangen, wo es noch richtig weh tut. Ich muss ja nicht so tief ans Eingemachte gehen. Ich fange halt da an, wo ich anfangen kann. Da, wo ich mich traue. Und wie gesagt, mit diesem Prozess von Samatha, in dem ich halt immer wieder schaue, von gröber zu feiner, zu feiner, zu feiner, je mehr ich loslasse, je mehr ich aufgib, je mehr ich halt loslasse, umso besser wird's. Dann kann ich ja auch mehr und mehr in Erwägung ziehen, dass es okay ist, alles loszulassen. Und dass dann trotzdem nicht irgendwie das schwarze Loch da ist. Und was ist ja denn da? Ich bin ja da nicht mehr da. Ja, genau. Ich bin ja nicht mehr da. So wie dieser Kasten, kennt ihr noch, ne? Altes Spielzeug. Ne? Drückst auf den Knopf, kommt eine Hand raus und drückt auf den Knopf. Kasten, der nur dazu da ist, um sich selbst auszuschalten. Ja, der Buddha hat gesagt, wir müssen die Dinge uns ja angucken. Wir müssen sie uns angucken. Wir müssen immer wieder diese fünf Daseinsgruppen auf das untersuchen, was der Buddha sie genannt hat. Vergänglich, leidhaft, nicht selbst, vergänglich, leidhaft, nicht selbst. Und dadurch, wenn dadurch mehr Freiheit entsteht, wenn wir durch mehr Loslassen mehr Freiheit kriegen, dann ist der Prozess in Gang gesetzt. Weil der Geist macht ja nichts, um sich selbst zu quälen letztendlich. Er muss ja irgendwo gesehen haben, dass er irgendwo hingeht, wo es besser ist. Nichts mehr? Keiner. Sprachlos? Komm. Wollt ihr euch nicht sprachlos machen? Wollt ihr euch erfrischen, erbauen, anregen? Wir probieren es mal. Handamayam ovadatamakata yosadu karandatamase sadu sadu sadu anumodami aram samma sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhivadimi Svākato bhagavata dhammo dhammam namassāmi Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namāmi